Beschäftigung. Kennzahlen für die Beschäftigung sind ein wichtiger Sozialindikator, denn bei gegebenem Wohlstandsniveau ist sicherlich eine gesellschaftliche Gesamtsituation umso stabiler und die Zufriedenheit der Menschen umso höher, je mehr von ihnen Gelegenheit haben, durch bezahlte Arbeit zu ihrem Unterhalt beizutragen. Die Arbeitslosenquote ist dabei aussagekräftig. Wichtig ist aber auch, wie weit das Gesellschafts- und Wirtschaftssystem überhaupt die Chance bietet, das vorhandene Potenzial an arbeitsfähigen Menschen auch zu nutzen. Allemal ist für 99% der Menschen die Frage, ob sie bezahlte Arbeit finden, wesentlich wichtiger als die Frage, in welcher Währung der Lohn ausgezahlt wird. Der Beschäftigungsgrad der erwerbsfähigen Bevölkerung im Euroraum ist seit 1999 zwar leicht gestiegen, aber auch nicht stärker als in der EU insgesamt. Allerdings klafft der Beschäftigungsgrad zwischen den Nordländern inklusive Deutschland einerseits und den Südländern inklusive Frankreich andererseits stark auseinander. Und der Abstand ist gewachsen. 71% der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland hatten 2010 eine Beschäftigung, gegenüber 64% in Frankreich und nur 57% in Italien. Dagegen waren in der Schweiz sogar 79% der Menschen im Alter von 15 bis 65 Jahren erwerbstätig. Die Währungsunion hat offenbar die Beschäftigungsunterschiede zwischen den Mitgliedsländern eher vergrößert als verkleinert. Dieser empirische Befund ist auch theoretisch erklärbar. Während der Wettbewerbsdruck durch die preisstabileren Nordländer wuchs, blieben in den Südländern Reformen an den Arbeitsmärkten weitgehend aus. Das kostete offenbar nicht nur Wachstum, sondern auch Beschäftigung. Noch deutlicher kommt dies zum Ausdruck in der unterschiedlichen Entwicklung der registrierten Arbeitslosigkeit. Die leichte Anpassungskrise der Nordländer als Reaktion auf den durch Währungsunion verlorenen Wettbewerbsvorteil besonders günstiger Zinsen führte dazu, dass dort die Arbeitslosigkeit bis 2005 leicht, in Deutschland sogar deutlich anstieg. In den Südländern dagegen sank die Arbeitslosigkeit zunächst, weil dort das ungewohnt niedrige Zinsniveau die Wirtschaft belebte und insbesondere die Bauwirtschaft befeuerte. Seit Mitte des letzten Jahrzehnts hielten aber die Nordländer ihre Arbeitslosigkeit stabil oder konnten sie sogar senken. In den Südländern dagegen stieg die Arbeitslosigkeit deutlich an. Das nahm im Falle von Spanien, Portugal und Griechenland sogar dramatische Formen an. Ein Ende dieser divergenten Entwicklung des Arbeitsmarktes in den Nord- und den Südländern ist noch nicht abzusehen. Die trüben Wachstumsperspektiven der Südländer machen ein baldiges Anwachsen der Beschäftigung unwahrscheinlich. Aus der Sicht des Arbeitsmarktes war die Währungsunion für die Südländer einschließlich Frankreichs ein Misserfolg.